Yeah. Banger und Boss, zweimal mehr mehr breiter denn je. Scheiß auf den Hype oder Fame. Alles, was wir wollen, ist die Mutter aller Rapper ficken. Und du schießt im Endeffekt allein, denn du Fake. Zwei Kilo J im schwarzen Lambo. Arroganz so wie Marlon Brando. Chef vom Ghetto wie Frank Costello. Der G-Shit abzieht wie Gefängnis Sanctro. Yeah, ist es Tony Dadon, war es Hochdeutsch. Ich spreche im roten Jargon. Sag ich Rapper, Waffe, Beep, Tote, Nas. Sind sie froh, wenn ich mit der abgesenkten Schrotflinte komm. Die AK und Kollege sind Partner fürs Leben wie Tarzan und Jane oder Adam und Eva. Groß Rapper, Topseller, noch schneller. Rockefeller, Richard Jade, MG ist in der Drecksface. Mache wieder meine Mille per Minute bei einem Gig in der City. Geht dabei deine Mutter backstage. Rolle weg in dem Straight Black Escalade und die Backspray. Niemals bleifrei zum Drive-By. Geh dich locker wieder deine Mutter zu meinem Wohnapartment. Gib mir dick und überrolle sie wie Panzerbataillone, Digga. Kosename Josef Stalin. Schieß ruhig Bullets auf mich, ich schlag sie per Baseball-Bat zurück auf dich, bis dein Face komplett zerstückelt ist und du reglos in der Pfütze sitzt. Du sagst, Masse heißt nix, man kann auch von einem 60 Kilo Lauch auf die Fresse bekommen. Warum hab ich da noch nie von einem 60 Kilo Lauch auf die Fresse bekommen? Deutsche Rapper sollten sich im Schicksal stillen. Still die Musik, Alpha Empire, fick die. Mit nem Massaker an, hör mit nem Massaker auf. Wir hinterlassen nur Staub, hau noch nen Klassiker raus. Carlo Cooks Note, Studio Gangster. Bei Akku hoch pushe, Studio Gangster. Der Ralf voll macht eingelöst, jetzt heißt es wieder am Bahnhofs Klo rutschen, du Studio Gangster. Mike, die Panna ab Brücke, Studio Gangster. Für Araber Rücke, Studio Gangster. Und ihre Gunny im Viertel, sondern noch vor Kamera zücken wie Studio Gangster. Tune den Manser, ihr seid keine Männer. Ich fick den Vater von Kylie Jenner. Play und Karate, ich seine Gangster. Dortmunds Nummer 1, Weidenfeller. Ich komme rein und zerficke die Mütter der Rapper, die mir ihre Kinder zuweisen. Ficke, dann sieh du den Nuttensohn und mache, wenn ich will, auch seine Kinder zuweisen. Polizei wird erniedrigt, tonnenweise Dollarscheine wie Diddy. Mein Shirt oversize wie dein Baby, ich fick sie komerein wie Mercedes. Sieh mich in Beverly Hills, Bitches, wie Paris Hilton ficken. Ich mach Menschenhändler-Business, bis ich in Gefängniszellen sitze. Ich komm in deine Wohnung mit den illegalen Ballermännern, ficke deine Mutter, diese billige Bitch. Komm in Zirkus, Halligalli, ficke dann den Joko mit den Ellenbogen, danach ein Tritt ins Gesicht. Kille dich mit Pumpgun-Gewehr, unerwartet wie der Handschlag mit Flair. Und sag es bitte der Fotze von Shindy in Berlin, wurde ich nie geschlachtet wie Rindvieh. Mein Bob bewaffnet will Dollars, aus der Tasche von Konrad, ficke laufen Damen in Kollaps, ausgelassen wie Kommas. Von Kennex, Farid tut alles, damit er die Mutter von Ferris MC im Bett hat. Und deshalb wird dieser eklige Nutte der Himmel versprochen wie ISIS-Member. Deutsche Rapper sollten sich im Schicksal stellen. Banger Musik, Alpha Empire, fick die Welt. Fick mit nem Massaker an, hör mit nem Massaker auf. Wir hinterlassen nur Staub, hau noch nen Klassiker raus. Carlo Cooks Note, Studio Gangster. Bei Akku hoch pushe, Studio Gangster. Denn der Ralf voll macht eingelöst, jetzt heißt es wieder am Bahnhofs Klo rutschen, du Studio Gangster. Mike, die Panna ab Brücke, Studio Gangster. Für Araber Rücke, Studio Gangster. Und ihre Gunny im Viertel, sondern noch vor Kamera zücken wie